entscheidest. Yeah, yeah. Es ist der Augenblick, es macht Klick. Die Handschellen liegen an, auf dem Weg zu der JVA gleich nebenan. Man fängt an nachzudenken über jeden Kram. Alles geht dir durch den Kopf, aber keine Reue, Mann. Ich würde es wieder tun, es geht nur ums Geld. Hast du viel davon, bist du ein Held in dieser Welt. Jeder weiß, wovon ich spreche, wenn du nicht so viel hast. Wir nehmen uns, was wir brauchen, wir sehen uns wieder im Knast. Es ist der Augenblick, in dem ich scheiß auf alles. Doch ich gebe niemals auf, denn Fleiß ist alles. Und ich weiß, Wissen ist Macht, ich gebe alles. Scheiß auf Knast, Bruder, das war noch nicht alles. Trauer und Tod, bring mich nicht von meinem Weg. Ich bin zu krank im Kopf, um den Dreck zu überstehen. Bruder, das ist Leben, weißt du, was es heißt zu geben? Yeah. Denk mal drüber nach, es geht nicht nur ums Nehmen. Es ist der Augenblick, in dem du dich entscheidest, entscheidest, entscheidest. Es ist der Augenblick, in dem du dich entscheidest, entscheidest, yeah. Es ist der Augenblick, in dem du dich entscheidest, entscheidest, entscheidest. Es ist der Augenblick, in dem du dich entscheidest, entscheidest, entscheidest. Es ist der Augenblick, deine Taschen sind leer. Du suchst einen guten Job, doch die Löhne sind nicht mehr fair. Du musst Familie ernähren, ihr erklären, dass du nix hast. Ich geh zu meinem Homie, plan einen Raub für diese Nacht. Es ist der Augenblick, wenn du nicht mehr weiter kannst. Alles um dich rum zerfällt, du bist fremd in diesem Land. Du gehst arbeiten, aber scheiß auf Hungerlohn. Ich mache so viel Cash wie ein ganzer Monatslohn. Es ist der Augenblick, in dem du alles verlierst. In dem du dumm deine Dinger drehst und nichts kapierst. Schon über Monate haben die Cops dich observiert. Jetzt sitzt du hinter Gitter, Bruder, wie ein wildes Tier. Es ist der Augenblick, es macht Klick. Dein Leben zieht an dir vorbei, bis du merkst, du hast nicht mehr viel Zeit. Heute musst du etwas ändern, Bruder, bist du bereit? Ich geb dir Zeit, 1, 2, 3, es kommt. Es ist der Augenblick, in dem du dich entscheidest, entscheidest, entscheidest. Es ist der Augenblick, in dem du dich entscheidest, entscheidest, yeah. Es ist der Augenblick, in dem du dich entscheidest, entscheidest, entscheidest. Es ist der Augenblick, in dem du dich entscheidest, entscheidest, entscheidest, yeah. Es ist der Augenblick. Denke drüber nach, Bruder. Ich hoffe nicht erst zu spät. Entscheidest, entscheidest, entscheidest. Es ist der Augenblick, in dem du dich entscheidest, entscheidest, yeah. Es ist der Augenblick, in dem du dich entscheidest, entscheidest, entscheidest. Es ist der Augenblick, in dem du dich entscheidest.